Ich hab genug von deinem Katze-Maus. Heute hol ich mir deinen Arsch und übe Rache aus. Hab die Basie und die Knarren eingepackt. Tippe in mein Navi jetzt den Namen deiner Stadt. Es sind vier Mann in meinem S63. Suchen dich seit Wochen, doch du Dreckschwein versteckst dich. Wir sind pechschwarz gekleidet für die Geiselnahme. Stell den Wagen ab in irgendeiner Seitenstraße. Es ist Nacht, du hast die Lichter alle ausgeknipst. Doch ich weiß von deiner Bitch, dass du zu Hause bist. Wir kommen in dein Wohnzimmer durch den Keller. Du denkst, du machst hier Wiege, doch du bist nicht Uri Geller. Mit Tritten und der Basie jag ich dich durch deine Bude. Erkenne dann im Dunkeln das Gesicht von einer Hure. Es ist deine Mutter und die Nutte schreit. Tut mir leid, aber musste sein. Alter, beeil dich doch mal, beeil dich, Mann. Mach die Scheiße zu, Mann. Hey, Digga, Alter, meinst du, der lebt noch? Ey, ganz ehrlich, wenn er nicht lebt, ist besser für ihn, Alter. Ganz ehrlich, bevor wir wieder nach Hause fahren und bevor wir jetzt das machen, was wir machen werden, er soll beten, dass er stirbt, bevor wir ihn wieder rauslassen, Alter. Ohne Scheiß. Hey, Digga, fahr mal kurz hier bei McDonald's rein. Ich will mir noch die Hände waschen. Draußen habe ich eh Hunger. Ist dein Ernst? Alter, ich schwör's, ich hab Hunger, Mann. Ist dein Ernst, Alter? Okay, komm. Du kommst im Kofferraum mit zurück in meine Stadt. Alle warten drauf, bringen dich in ein Lagerhaus. Und wir halten dich in Ketten wie ein Hund. Ich lasse dich vom Boden essen wie ein Hund. Und es vergehen Tage, Nächte, Wochen. Du magerst ab bis auf die Knochen. Ich bring dir jeden Tag das Spieglein, Spieglein. Guck dich an, du Nuttenkind, versuch nochmal zu freestylen. Und du wimmerst bitte chill, Ennis. Ich mache, was du willst, Ennis. Zu spät dafür, du hilfst, Sheriff. Als ob ich irgendwas von so einem Hurensohn bräuchte. Ich will sehen, wie du stirbst, du Grundzeuge. Die ganze Scheiße hier hast du dir selber eingebrockt. Bist du Sonny Black ans Bein, kostet dich das deinen Kopf. Hör auf zu heulen, jetzt Schluss mit Gerede. Fick auf dein Drecksleben, Schuss in die Schläfe. Schläfe. Wenn das Licht ausgeht und du bist ganz allein, wenn du gerade nicht dran denkst, holt das Schicksal dich ein. Wenn du alles schon vergessen hast, die Lügen und den Schmutz, dann macht das Leben mit dir Schluss, yeah. Wenn das Licht ausgeht und du bist ganz allein, wenn du gerade nicht dran denkst, holt das Schicksal dich ein. Wenn du alles schon vergessen hast, die Lügen und den Schmutz, dann macht das Leben mit dir Schluss, yeah.